Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Bereits morgen erscheint das Filmmusical The Greatest Showman mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Er spielt den legendären Zirkuspionier P.T. Barnum. Und man kann sich fragen, ist der Film mehr als ein reines Kostüm- und Musikspektakel? Unser Filmkritiker Hartwig Tegeler meint ja und beginnt seine Kinobetrachtung heute wie eine lakonische Erzählung. Ein Mann hat einen Traum. Es hat noch nie jemand etwas verändert, indem er so war wie andere. Und Hugh Jackman singt diesen Traum im Filmmusical Greatest Showman von Michael Gracie. So tell me, do you wanna go? Die Geschichte vom Zirkusmann P.T. Barnum, der Menschen mit körperlichen Abnormitäten, den Riesen, den Kleinwüchsigen, die Frau mit Bart, zum Mittelpunkt seines Kuriositätenkabinetts macht. Und das immer gewitzt. Der berühmte irische Riese. Ich bin kein Ire. Wir arbeiten noch an Ihrem Akzent. Gewitzt also und geschäftstüchtig, mit einem klaren Credo. Die werden doch nur über uns lachen. Die lachen sowieso über uns. Ist doch besser, Geld dafür zu bekommen. Und es wird viel Geld in die Kassen kommen. Es wird aber auch Rückschläge geben. Und wieder Erfolge, so wie es sich für den amerikanischen Helden gehört, vor allem im Kino. Auch wenn seine Geschichte in Person des Zirkusbegründers P.T. Barnum mit vielen Klischees und Abgründen von Kitsch zu kämpfen hat, kann man sich dem Charme und der Dynamik nicht entziehen, wenn Hugh Jackman, Zac Efron und Michelle Williams singen und tanzen. Wobei sich eine Frage stellt: Warum muss eine Geschichte, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielt, in einem großen Fluss von Popsongs daherkommen? Gut, ich weiß, rhetorische Frage, weil's gut kommt und die Choreografien gut flutschen. Greatest Showman von Michael Gracie, empfehlenswert. Ja, die Musik im Film. Hans took the string section and made them like a guitar. Bei ihm klingen die Streicher wie Gitarren. Er hat die Filmmusik revolutioniert, sagt ein Kollege in Matt Schraders Doku Score. Eine Geschichte der Filmmusik über den gebürtigen Frankfurter, den Filmkomponisten Hans Zimmer. Und dieser Kollege gibt dann nochmal den Drive von Pirates aus dem Soundtrack von Fluch der Karibik vor. Klinge wie Led Zeppelin auf Streicher. Ja, wir erkennen den Sound, so wie den ebenso legendären vom Weißen Hai oder von Star Wars. Matt Schrader hat eine Vielzahl von Filmkomponisten vor die Kamera geholt. Von Hans Zimmer über Marco Beltrami bis zu David Newman, die Großen der Branche. Schraders Reise durch die Geschichte der Filmmusik beginnt bei den Gebrüdern Lumière, als noch ein Pianist live spielte, um den Krach des Projektors zu übertönen. Und wir enden im Film bei den komplexen Aufnahmen eines Filmorchesters in Hollywood. Immer geht es darum zu belegen, dass die Musik die Seele der Geschichte, die da auf der Leinwand abläuft, ist. Das wirkt an vielen Beispielen überzeugend, sowohl bei dem orchestralen Score, den Max Steiner 1933 für King Kong quasi erfand, wie bei dem Opernsound, den Junkie XL alias Tom Holkenborg dem letzten Mad Max-Film verlieh. Und doch wirken die begeisterten Statements von Filmkomponisten und Regisseuren wie James Cameron über die wunderbare Macht der Filmmusik aneinandergereiht. Über die Dramaturgie und das Zusammenspiel von Musik und Geschichten und den mühseligen Entstehungsprozess erfährt man am Ende von Score, eine Geschichte der Filmmusik, wenig. Zu viel Lobhudelei kann irgendwann ziemlich nerven. Score, eine Geschichte der Filmmusik von Matt Schrader. Interessant, aber enttäuschend. Janina, die pensionierte Brückenbauingenieurin in Agnieszka Hollands Film Die Spur, lebt zurückgezogen an der polnisch-tschechischen Grenze. Aber das Dorf ist keineswegs ein Idyll, denn die Gegend gilt als beliebtes Jagdgebiet. Eines Tages sind Janinas Hunde verschwunden. Ich habe sie wie jeden Morgen rausgelassen und sie sind nicht zurückgekommen. Die Frau geht zum Priester. Gott hat die Tiere dem Menschen untergeordnet. Das ist die Ordnung der Welt. Er hat ihnen aber doch nicht das Recht gegeben, sie zu töten. Du sollst nicht töten, so heißt es doch. Das gilt nur für Menschen. Und was soll ich jetzt tun? Beten Sie. Für Sie? Für meine Hunde? Beten Sie für sich. Tiere haben keine Seele. Sie sind nicht unsterblich. Sie können nicht erlöst werden. Und wenn sie keine Seele besitzen, wie der Religionsmann meint, dann sind diese Tiere zum Verbrauch bestimmt, zur Nutzung durch den Menschen. Dieser festen Überzeugung sind auch die fanatischen Jäger im Dorf. Dann entdeckt Janina in einer Winternacht ihren toten Nachbarn und bei dessen Leiche eine Hirschfährte. Weitere Männer sterben, alle passionierte Jäger. Haben wilde Tiere die Männer auf dem Gewissen? Werden nun die Jäger zu Gejagten? Dann fällt der Verdacht auf Janina, die Außenseiterin. die Vegetarierin. Agnieszka Holland hat mit Die Spur das Porträt einer Gesellschaft gedreht, die von Korruption, Grausamkeit und Dummheit geprägt ist. Die Grande Dame des polnischen Films betont in Interviews, dass wir ihren Film über diese mutige Außenseiterin gern als Kommentar auf fehlende Weltoffenheit und das Erstarken traditioneller Werte im zeitgenössischen Polen sehen dürfen. Nun denn, also, Die Spur von Agnieszka Holland, der polnische Kandidat für den Auslands-Oscar 2018, empfehlenswert. Hartwig Tegeler über die neuen Filme, die dann morgen bei uns im Kino anlaufen.